Das Beispiel Neukölln. Der Berliner Bezirk Neukölln hat 305.000 Einwohner. Nach den offiziösen Zahlen sind 120.000 migrantischer Herkunft, davon 60.000 Passausländer. Hinzu kommen 20.000 bis 30.000 Illegale. 150.000 bis 200.000 sind es im gesamten Berlin. Manchmal wohnen zwischen 20 und 30 Leute in zwei Zimmern. Knapp die Hälfte der Einwohner Neuköllns hat einen Migrationshintergrund. In Nordneukölln sind es sogar 55%, an den dortigen Schulen 80 bis 100%. 30% der Bevölkerung unter 65 Jahren leben von Hartz IV, in Nordneukölln sind es 45%, bei den 25-Jährigen sogar 60%. Neukölln wird auch als die größte türkische Stadt Deutschlands bezeichnet. Es gibt viele Neuköllns in Deutschland. Die Stadt Aalen in Westfalen etwa hat gut 56.000 Einwohner, südlich der Bahnlinie aber eine kompakte muslimische Stadt von 15.000 Einwohnern. Es gibt heute hunderte von Siedlungen und ganze Stadtviertel in Deutschland, in denen die türkischen und arabischen Migranten eine Mehrheit oder eine starke Minderheit bilden. In allen diesen Siedlungen treten ähnliche Probleme auf. Sie wachsen weitaus schneller als die Städte, in denen sie liegen, diese schrumpfen häufig sogar, und sie wachsen sowieso schneller als die deutsche Bevölkerung. Wer als Deutscher durch diese Viertel geht, kommt sich vor wie ein Fremder im eigenen Land. Ein näherer Blick auf Neukölln lohnt sich, weil dieser Stadtteil exemplarisch ist. In Nordneukölln leben 2/3 bis 3/4 aller Kinder von Hartz IV. Heinz Buschkowski, der Bürgermeister dieses Berliner Bezirks, ist bundesweit bekannt geworden, weil er die Probleme mit profunder Erfahrung und Faktenkenntnis konkret benennt, dabei aber stets differenziert. In seiner eigenen Partei, der Berliner SPD, war er lange nicht beliebt, weil er unangenehm konkret ist und allgemeines Integrationsgesäusel sowie Gutmenschengetue ad absurdum zu führen pflegt. Die Probleme lassen sich aber nicht wegreden, und so wurde er allmählich immer bekannter. Die Empörung über mein Interview in Lettre Internationale hatte den für ihn angenehmen Nebeneffekt, dass er plötzlich als der Maßvolle und Vernünftige wahrgenommen wurde. Ich habe mich oft mit Heinz Buschkowski unterhalten. Die folgende mosaikartige Beschreibung von Neukölln baut darauf auf. Die Problembevölkerung in Neukölln stellen nicht die Arbeitsmigranten der 60er und 70er Jahre und deren Nachfahren, sondern die Familien, die seit 1980 im Rahmen des Familiennachzugs als Armutsmigranten und als Kriegsflüchtlinge gekommen sind. Dies sind zu etwa 80% Araber, der Rest Türken. Die Araber in Neukölln waren die ersten, die erkannt haben, dass man sich einbürgern muss. Wenn nämlich ein Kind in der Familie eingebürgert ist, dann ist die ganze Sippe vor der Abschiebung geschützt. Besondere Probleme bereiten die Libanesen und Palästinenser. Viele kurdische Türken haben sich erfolgreich als Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon ausgegeben. Bei den Türken muss man differenzieren nach den religiösen Richtungen. Sunniten und Schiiten unterscheiden sich ganz erheblich von den Aleviten, die nicht zum Freitagsgebet gehen, nicht fasten und deren Frauen kein Kopftuch tragen. Aus Sicht der Sunniten und Schiiten sind sie gar keine echten Muslime. Die Aleviten sind praktisch die Protestanten des Islam. Die Arbeitsmigranten der 60er und 70er Jahre waren Menschen, die sich auf den Weg machten, um mit ihrer Hände Arbeit Wohlstand zu generieren. Anders ist das bei den Migranten der 80er und 90er Jahre. Für diese gibt es ein gelobtes Land, und das ist Deutschland, wo man ohne Arbeit reicher wird, als man in ihren Dörfern jemals werden könnte. Armutsmigration. Der türkische Mittelstand in Neukölln entstammt der Generation der Arbeitsimmigranten. Diese Familien machen keine Probleme. Die sieht man auch nicht auf den Straßen. Die Mädchen mit den strengsten Kopftüchern entstammen den religiös-orthodoxen Familien und sind meist recht gebildet. Die besonders streng Verschleierten sind oft die fittesten in der deutschen Sprache. Dagegen kommen die türkischen Mädchen, die Kopftuch tragen, aber bauchfrei gehen und gepierst sind, von der Hauptschule und gelten als blöd. Orthodox, gebildet und Kopftuch, das kann durchaus zusammengehen. Das entspricht der islamischen Einheit von Kirche und Staat. Der niederländische Schriftsteller Leon de Winter vertritt die Ansicht, dass ein Wohlfahrtsstaat nach europäischem Muster nie ein Integrationsland sein kann. Wozu gibt es denn Hartz IV? Fragen sich die migrantischen Hauptschüler und entwickeln erst gar keinen Ehrgeiz. Die ersten Wellen der Armutsflüchtlinge aus Afrika, Nah- und Mittelost trafen Europa völlig überraschend. Die Politik in Norwegen beispielsweise war damals so liberal, dass man keine Jugendgefängnisse kannte und gar nicht wusste, wo man die prügelnden Schlägerbanden der jugendlichen Araber in Oslo lassen sollte. Falsch verstandene Liberalität hindert uns vielfach daran, gegen diese Haltung die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. So hat Berlin die Bestimmungen für Sprachtests verschärft und ein Kinderschutzgesetz erlassen. Es fehlen aber Sanktionsklauseln und sei es nur, dass im Falle der Nichtbeachtung ein Ordnungsgeld erhoben wird.